Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Einer der Filme, die in dieser Woche bei uns in die Kinos kommen, ist ein Klassiker aus dem Jahr 1967, Die Reifeprüfung, von Mike Nichols mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle. Er spielt einen College-Absolventen, der, wenn er nicht mit der Frau des Kollegen seines Vaters im Bett liegt, auf der Luftmatratze herumtreibt. Anke Lewicke, können Sie sich noch daran erinnern, was der Film bei Ihnen ausgelöst hat, als Sie ihn das erste Mal gesehen haben? Da lag ich natürlich direkt mit Dustin Hoffman auf der Luftmatratze, also dieses Gefühl des Driftens, das war natürlich auch so ein Lebensgefühl, was ich Anfang 20 hatte, dieses einfach den Sommer so einfach nur herumliegen. Gleichzeitig war dieses Gefühl des Driftens ja auch immer mit der Angst vor der Zukunft verbunden und die hat ja Dustin Hoffman auch. Und vielleicht geht er deshalb ja auch die Affäre mit Miss Robinson ein, weil das ja alles nur auf Sexualität basiert. Er will eben auch die Sexualität erleben, aber es ist natürlich eine Beziehung, die gar keine Zukunft hat. Und das stellt er dann auf einmal fest und dann verliebt er sich eben auch noch in die Tochter von Miss Robinson. Also da sind so viele Sachen drin und was ich dem Film so hoch anrechne, ist einfach, dass er so eine schöne erzählerische Freiheit hat. Im Grunde hat er schon den Musikclip erfunden, dieser Film, und dass eben auch diese Affäre mit der älteren Frau nie als Tabubruch gezeigt wird, sondern der ist für die beiden einfach schön und selbstverständlich, diese Liebesgeschichte. Ist denn dieses Gefühl des Driftens in die Reifeprüfung eines, das auch heute noch Ihren Nerv trifft, Patrick Wilinski? Sie sind viel jünger. Ja, das stimmt. Ein bisschen schon, ja, klar. Das große Tabu, das aber angesprochen wird, das ist es nicht mehr. Also der Film hat ja damals Vorwürfe bekommen wegen der Obszönität, dass da eine verheiratete Frau eine Affäre mit dem Nachbarsjungen eingeht. Das wäre heute auf dieser großen Skala nicht so der Fall. Andererseits ist die Politik der Gefühle, die dieser Film verhandelt, dann doch sehr aktuell. Ich erinnere mich jetzt an die letzten Zeitungen, wenn es um das französische Präsidentenpaar geht, wo es ja ungefähr auch so eine Mrs. Robinson-Geschichte gibt. Frau Macron ist wesentlich älter als Herr Macron. Und da hat man doch schon gemerkt, anhand der Reaktion und wie sich das Feuilleton damit auseinandergesetzt hat und die Leitartikel dazu, dass dieses Gefühl, das dieser Film vor 50 Jahren aufgenommen hat, heute dann doch sehr aktuell ist. Passend zum Auftakt des Festivals in Locarno kommt ein Film in die Kinos, der einen der wichtigsten Schweizer Künstler in sein Atelier begleitet. Final Portrait von Stanley Tuch zeigt den 1966 gestorbenen Bildhauer Alberto Giacometti in seiner letzten Schaffensphase. Wie, Patrick Wilinski, erlebt man den Künstler? Ja, etwas zerzauselt, etwas irritiert. Also er ist das Klischee eines Künstlers eigentlich und er bekommt noch einen Auftrag, ein Porträt eines Kunstliebhabers, James Lord, zu machen. Und diese Arbeit würde ihm eigentlich vielleicht ein paar Stunden, vielleicht 2, 3 Tage kosten. Aber Giacometti mag diesen jungen Mann und der junge Mann fragt auch so interessiert nach. Daraus wird später auch eine Autobiografie entstehen, auf dessen Grundlage dieser Film dann entstanden ist. Aber Stanley Tucci interessiert sich mehr für dieses Verhältnis Künstler und Modell. Und das Modell fragt den Künstler, Meister, wie bist du so groß geworden? Das ist ein Konversationsstück, das ich sehr interessant finde auf einer Drehbuch- und Dialogebene, weil es dann doch sehr viel verhandelt von der Art und Weise, wie Kunst entsteht oder in dem Fall, wie die Kunst von Giacometti entstanden ist. Als Film ist es ein bisschen dröge, weil eben der Regisseur keine Bilder für das findet, was dort passiert. Und wir sehen eben zwei Männer, die sich gegenüber sitzen, der eine an der Staffelei, der andere davor. Und viel mehr passiert da leider nicht. Ging Ihnen das auch so, Anke Lewicke, dass man Giacometti und seine Kunst nach dem Film besser versteht? Ja, mir ging es dann doch ein bisschen anders, weil für mich sind diese Figuren von Alberto Giacometti drücken ja eine unheimliche Verlorenheit aus. Also die sind ständig in Bewegung, kommen aber doch nicht vorwärts. Da ist so eine Melancholie und ich lerne diesen melancholischen Künstler überhaupt nicht kennen. Also ich erwarte jetzt auch gar kein Psychogramm, aber mir war es dann doch zu viel Liebe, Liebe, dass er sich dann in jüngere Frauen verliebt, dass er immer ins Rotlichtmilieu geht, dass er seine Frau betrügt. Das hätte alles viel weniger sein können. Viel lieber war ich dann in den Momenten im Atelier, wenn er da rumknetet und wenn man auf einmal merkt, dieses Kneten kommt einfach so ganz unbewusst aus ihm raus. Der Filmklassiker Die Reifeprüfung und das Final Portrait des Bildhauers Giacometti starten am Donnerstag in den Kinos. Danke für Ihre Betrachtung, unseren Kritikern Anke Lewicke und Patrick Wilinski, und interessante Filmtage noch in Locarno. Arrivederci. Ciao.